Laut dem südkoreanischen Medienbericht vom 8. Februar hat die südkoreanische Luftwaffe vor, an einem Atomkriegsmanöver teilzunehmen, das das strategische Kommando der USA unter dem Vorwand der Maßnahme gegen die sogenannte Weltraumdrohung durchführt. Ein hochrangiger Beamter des strategischen Kommandos der USA, das für den Einsatz von Atombomben und strategischen Atomwaffen einschließlich der interkontinentalen ballistischen Raketen und die Überwachung des Weltraums zuständig ist, besuchte jüngst Südkorea und führte eine heimliche Beratung dazu, den Weltraum als Atomkriegsfeld auszunutzen. So wollen die südkoreanischen Kriegsfanatiker einen Offizier an das strategische Kommando der USA schicken und sich in der zweiten Jahreshälfte an der Atomkriegsübung der US-Truppen beteiligen. Dafür werden die Agenten der Abteilung für die Informationen über den Weltraum der südkoreanischen Luftwaffe eingesetzt, die vom strategischen Kommando der USA rund um die Uhr die Informationen über den Weltraum bekommen und diese an die südkoreanischen Institutionen senden sollen. Und dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Samsaesang zufolge beriefen die südkoreanischen Organisationen, und zwar die Dorfgesellschaft Gangjong, das Maßnahmekomitee der Bezirksbewohner gegen die Militärbasis Jeju und für die Insel des Friedens und die nationale Maßnahmeversammlung gegen den Bau der Marinebasis Jeju, am 7. Februar vor dem Tor der Marinenbasis Jeju eine Pressekonferenz ein und protestierten gegen die Umtriebe zur Stationierung des modernsten Stealth-Zerstörer der US-Armee.